Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer suchen wir eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die finden wir hoffentlich mit 10 interessanten Hinweisen. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun geht es los mit A. Der Kurzform von Ach. Und ich habe Post bekommen und in dem Fall vom Harald, der schreibt nämlich: Hallo lieber Philipp, ich bin seit kurzem auf euch gestoßen, als gute Ergänzung zum Podcast, der jetzt nicht mehr so heißt, ihr wisst schon, der jetzt Geschichten aus der Geschichte heißt, und hole im Binge-Listening gerade alle A-Folgen nach. Sind super beim Autofahren und beim Subpennen. Hier mein schöner Laich. Liebe Grüße aus Unterfranken vom Meh, Harald. Also Stand-up-Paddling und nicht Suppe essen, ja? Okay, alles klar. Ich lasse das einfach mal offen stehen. Vielleicht mag er auch einfach sehr gerne Suppe. Ich finde auch schön, dass ihr das Ganze überschreibt mit 10 Hinweise auf eine Person, die Komma, Komma, Komma, bla bla bla, du weißt schon. Okay. Erstens, ich bin unter anderem bekannt für Bier und Sport. Darum soll der Philipp mal lieber die Hinweise vorlesen und muss so nicht vergeblich mitraten. Frage an Philipp, sagt dir der Name was? Warte mal, ich schau mal nach, dann gucke ich nach, ob mir der Name auch was sagt. Live? Nein. Okay. Bier und Sport, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ja. Geboren wurde ich übrigens am 17. Juli 1983. Was? Ach, dann wäre es ja doch schon wieder viel zu einfach. Was? 1983? 63, Entschuldigung. Das ist 83, sag. Nee, 63 das ist mein Geburtsjahr, deswegen kam ich durcheinander. 63 übrigens, ist schlimm falls genug. Ich euch auf die Sprünge helfen sollte, mein Vater war Kranführer. George Best. Also, haben wir jetzt geklärt, ob er frühzeitig verstorben ist oder sehr frühzeitig verstorben? Sind wir denn schon wieder soweit? Wieso tot ist er doch noch gar nicht? Ja, das wäre Regel Nummer 1. Haben wir denn hier gar keine Regeln mehr? Naja, aber Sekunde. Na klar ist er nicht mehr am Leben. Hä? Außer ich muss danach Harald die Ohren lang ziehen. Aber das glaube ich nicht. Sondern der ist halt 63 geboren. Und ich meine, dass wir einfach noch nicht bei seinem, ja, über sein Ableben geredet haben. Naja, aber wenn er zwischen 63 und heute verstorben ist, würde ich sagen, er ist jung gestorben. Und wenn er zwischen 83 und heute gelebt hat, dann würde ich sagen, er ist sehr jung verstorben. Das ist richtig. Wow. Oh, und ich möchte mich entschuldigen, mein Vater war nicht Kranfahrer, sondern Kraftfahrer. Ich muss mal hier. Und eigentlich hatte er ja 3 tanzende Schweine. Nee, das Problem ist, die Mail irgendwie ist mit verschiedenen Schriftarten geschrieben worden und die haut so ein bisschen durcheinander. Ich habe hier gerade eine Notiz gefunden, die da heißt Menstruationsunterwäsche. Ja. Möchten Sie das näher erläutern? Ich denke nicht. Ich empfehle sehr einen Sketch der schottischen BBC. Die da mit der. Du sagst aber nicht welchen, ja, finde ich gut. Ja, genau, also. Den dürftest du selber raussuchen. Okay. Hinweis 2. Ich war nach meiner ersten Karriere unter anderem vielbeachteter Politiker, Popsänger und Stripper. Konnte damit aber doch nicht ganz an meine früheren Erfolge anknüpfen. Stripper? Politiker und Popsänger und Stripper. Ja. Politiker auch? Haben wir Politiker? Das habe ich überhört. Politiker, Sänger, Stripper und es hat was mit Sport und Bier zu tun. Ich liebe es, wie du Stripper sagst. Stripper. Das ist diese prickelnde Erotik, die bei dir mitspricht. Ja, das ist, weil ich das C&F-Hörnchen im Ohr habe, die sagen, ich werde Rapper und ich werde Stripper. Apropos Stripper, ich finde es ganz toll. Ich habe mir 2 Kabel Entmantelungsgeräte gekauft, also Stripper. Dieses Genau, im Englischen heißen die ja Cable Stripper. Nicht, aber dieses eine Modell, das ich habe, das hat nämlich den wunderbaren Namen Cable Destroyer. Wow, und warum hast du ich zwei davon? Selten so bereut, dass ich... Zwei verschiedene. Eines davon heißt Cable Destroyer. Ich habe selten so bereut, dass ich nicht irgendwie möglich habe, zu samplen hier von unseren Sachen, weil du hast einfach gesagt, apropos Stripper, ich find's toll. Und da ging's erst weiter. Fantastisch. Also ich habe einen Kabelstripper und ich muss sagen, das war eine der besten Anschaffungen meines Lebens. Mein Leben ist so viel einfacher seitdem. Mhm, ja, das klingt ganz schön aufregend. Ich empfehle für Bastel- und Lötprojekte, sich ordentliche Kabel zu besorgen, die nicht schmilzen, wenn man lötet. Das ist auch ganz, ganz toll. Ja, es klingt so unglaublich deutsch, so deutsch, was ihr hier gerade redet. Das ist echt der Wahnsinn. Das stimmt. Das stimmt. Hinweis 3. Schon 1986 hatte ich ein erstes Gerichtsverfahren wegen Bierdiebstahl am Hals. Ah, ich weiß es. Ich wurde später 3-mal zu längeren Haftstrafen, unter anderem wegen Messerstecherei und anderen Gewalttaten verurteilt, starb aber nicht im Gefängnis. Der Gasser. All meine Opfer, unter anderem meine Frau, überlebten zum Glück. Gascoin. Ich war übrigens 4-mal verheiratet und hatte 2 Kinder. Gascoin. Ja, an den habe ich vorhin gedacht und mir ist der Name nicht eingefallen. Aber ist es? Ich dachte, wir wären in Deutschland. Sind wir in Deutschland? Vielleicht habe ich das auch nur gedacht. Weiß ich nicht. Vielleicht Philipp, ich sprichst gedacht. Du noch ist mit uns? Ist es Paul ja. Gascoin? Lass mich nachgucken. Hast du nicht vorhin schon nachgeguckt? Du hast ein fantastisches Langzeitgedächtnis, aber scheinbar ein schreckliches Nein. Kurzzeitgedächtnis. Du hast gerade erst nachgeguckt. Nee, es ist echt ein bisschen Problem, wie die Mail formatiert ist. Ich hätte mir das vorher irgendwie nochmal neu formatieren müssen. Tut mir leid. Aber der Name, den ihr gerade genannt habt, stimmt nicht mit dem hier überein. Aber ich mir wäre auch nicht, ist der wirklich tot? Das war ja, also ich meine, ich habe ja nicht lange mich für Fußball interessiert. Eigentlich habe ich mich nie für Fußball interessiert. Ich wollte aber sagen, in der kurzen, mir ist neu, dass du in der kurzen, hast. Ja, es gab so eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich Fußball mit angeguckt habe, um dann immer für die unbeliebte Mannschaft zu sein. Und in der Zeit habe ich die englische Nationalmannschaft sehr lieb gewonnen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Denn das war dieses eine Jahr, wo sie mal, ich glaube, 5-1 oder 5-0 oder so gegen Deutschland gewonnen haben. Das war 2001, da war ich auf einer Hochzeit. Lass es uns einfach sagen, dass diese Hochzeit irgendwie nicht so gut ausgegangen ist, also wie man das gehofft hätte. Ich hatte den Abend meines Lebens und es ist echt eine Unverschämtheit, dass ich da nicht ordentlich aufs Maul bekommen habe an diesem Abend. Aber ich hatte einen Riesenspaß und da habe ich Paul Gascoin schätzen gelernt als Mensch. Der ist zwar nicht. Hinweis 4. Ich dachte auch, der lebt noch. Meine Autobiografie von 2003 hieß Gruß aus der Hölle. Ich starb 2019 an den Folgen meiner Alkoholsucht. Meine Familie lehnte ein Staatsbegräbnis ab. Trotzdem kamen 200 Trauergäste. In meinem Nachruf im Spiegel mit dem Titel Die Hölle ist nicht so schlimm wie mein Leben steht, war ein unvergleichlicher Ästhet und einer der faszinierendsten Sportler seiner Zeit. Die Hölle ist nicht so schlimm wie mein Leben, das klingt sehr drastisch. Aber hallo. Findest du, ja? Ja, mich würde interessieren, in welcher Sportart wir uns aufhalten. Dominik, meinst du, ist es wirklich Fußball? Oder ist es sowas Abseitiges wie Skispringen zum Beispiel? Das stelle ich mir zum Beispiel sehr stressig vor. Nee, ich glaube, ich bin immer noch beim Fußball. Okay. Ich glaube, ich bin nicht beim Fußball. Okay. Ich glaube, man spricht beim Fußball nicht so häufig von Ästheten. Hallo? Kann man natürlich machen, aber ich... Bernd Schuster, Andrea Pirlo. Wer? Aber Wer? Bitte, Philipp, machen Sie weiter. Hinweis 5. Ich trank zu viel, seit ich 14 war. Ich war schon in jungen Jahren ein absoluter Überflieger im Sport und wurde immerhin mit 18 erstmals Weltmeister. Diesen Erfolg Maradona. Konnte ich noch 6-mal wiederholen. 6-mal, okay, es ist nicht Fußball. Mein letztes Comeback 1994 scheiterte dann aber grandios. Schuld daran war auch ein Schwede. Alter Schwede. Ein Schwede. Wann scheiterte das? 1994. Okay, es ist irgendein Tennisspieler. Aber wer von den Tennisspielern ist denn schon tot? Ja, und wer war dann so erfolgreich, dass man ihn jetzt nicht, da müsste man ihn ja schon. McEnroe. Sampras, McEnroe. War McEnroe so ein Bad Boy? Klar. Jimmy Connors. Philipp, du musst schon was sagen. Nein, ist es nicht. Aber meinst du vielleicht Tennis? Golf auch irgendjemand? Oh ja, die Bad Boys im Golf. Gibt's das natürlich? Hallo? Das ist eine schöne Vorstellung. Ja. Also dann weiß ich jetzt spontan nicht, ja. Als einer der Größten meines Metiers war ich immerhin 7 Zentimeter größer als mein damals größter Konkurrent. Nach diesem ist aber ein Planetoid benannt und er, also der Konkurrent, führt heute erfolgreich ein Hotel. Welchen Namen das trägt, ja, das könnt ihr vielleicht schon wissen. Und man sollte dort unbedingt tollen Kuchen essen. Okay, jetzt bin ich komplett raus, glaube ich. Ich bin vollkommen verwirrt. Es ist Benjamin Blümchen. Das ist die Benjamin Blümchen-Torte dort. Ich habe neulich aber eine sehr schöne, sehr kurze, aber sehr schöne Dokumentation über den Herrn Fosbury gesehen. Sagt euch der Name was? Mm-mm. Kommt der auch bei Benjamin Blümchen vor? Nee. Das ist der Cousin vom Herrn Tierlieb? Der Fosbury? Er heißt wirklich Fosbury. Ich bin mir jetzt gerade beim Namen nicht mehr hundertprozentig sicher. Das ist so, wenn man was erzählen will und dann plötzlich, wo man es ausspricht, in dem Moment denkt man sich, hä? Heißt der wirklich so? Egal. Ich glaube, er heißt Fosbury. Das war der Typ, der den modernen Hochsprung revolutioniert hat oder erfunden hat. Es gab ja lange Jahre, wo alle beim Hochsprung vorwärts oder seitwärts über diese Latte gesprungen sind. Und dann kam irgendwann so ein schlagsicher Typ, der mit Sport eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte. Und macht ein Reverse Limbo. Genau. Und dreht sich einfach rum beim Springen und gewinnt halt mal locker irgendwie Goldmedaille, stellt einen neuen olympischen Rekord auf und revolutioniert mal so nebenbei eine ganze Sportart. Und ich meine, danach haben alle das gemacht und er hatte eh keinen Auftritt mehr. Aber für dieses eine Jahr war das echt der King. Sehr schöne Geschichte, sehr sympathische Sache. Fosbury. David Fosbury? Weiß ich gar nicht mehr. Vornamen. Fosbury Flop. Nicht schlecht. Ja, Name. Ich bin mir wieder sicher. Fosbury Flop. Hat überhaupt nichts mit unserer Geschichte zu tun, aber ich dachte, ich glänze mal mit halbseidenem Wissen. Total. Halbseiden ist auch so ein geiles Wort. Oh ja, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber bitte fahren Sie fort. Gerne. Hinweis 7. Ich gewann bei 2 Olympischen Spielen insgesamt 4 Goldmedaillen und eine silberne. Bei den ersten Spielen wurde sowohl ich als auch mein oben genannter Konkurrent einmal Erster und einmal Zweiter. Bei den zweiten Spielen gewann nur die Niederländerin Yvonne van Gennep gleich viele Goldmedaillen wie ich. Meine Goldmedaillen verpfändete ich nur 10 Jahre nach dem Gewinn der ersten, bevor ich vorübergehend untertauchte. Meine Gläubiger verkauften sie damals für 100.000 Mark an eine Zeitung. Also was geht denn? Ich bat später meine Fans im Fernsehen um Spenden, damit das nationale Sportmuseum diese Medaillen zurückkaufen kann. Zurücksaufen. Also saufen sie die Medaillen. Alberto Anmerkung, Tomba. Ob das am Ende geklappt hat, konnte ich, Klammer auf, der Autor dieser Zeilen, Klammer zu, nicht recherchieren. Hast du auch nicht, ne? Aber das war doch auch so ein schräger Vogel. Alberto Tomba? Nein. Bodie Miller. Aber der war was? Was war das? Hast du gesagt, Rudi Völler? Bodie Miller. Bodie Miller. Rudi Völler. Ja. Ich glaube, ich weiß. Also ist dieser eine österreichische Skifahrer? Dessen Name? Hermann Mayer. Nein. Okay. Irgendwas anderes Mayer. Irgendein aber, Mayer. Nein. Frau Mayer. Scheinbar ist ja wirklich ein Deutscher, Philipp, weil sonst hätte der Philipp ja nicht irgendwie gezögert. So. Oder ich hätte es einfach so oder so gemacht, um euch zu trollen. Ich weiß auch nicht, warum ich auf dem Trichter bin, dass es eigentlich ein Deutscher sein muss, aber war da am Anfang irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, wir wären hier in Deutschland, aber. Klingt wie so ein Rentner. Ich dachte, wir wären hier immer noch in Deutschland. Oh Gott. Hinweis 8. Obwohl ich der eindeutige Star dieser zweiten Spiele war, ist derjenige, der im Wettbewerb gegen mich 2-mal abgeschlagen letzter wurde. heute möglicherweise bekannt als ich. Er wurde sogar bei der Abschlussfeier speziell erwähnt. Ah, okay, aber dann ist es ein Skispringer und dann geht es um Eddie the Eagle, der quasi stattdessen bekannt wurde und dann weiß ich trotzdem nicht, welcher Skispringer ja, das ist. Ja, aber dann war ich ja am Anfang schon auf der richtigen Fährte, ja. Oh ja. Nachtrag zu Hinweis 1, wo ich geboren bin, natürlich in Jyväskylä, aber ihr Milchgesichter seid für den Typ vielleicht zu jung. Jeder Sportbegeisterte über 50 wüsste es spätestens jetzt. In Jyväskylä. Ja, das, Achtung, ich buchstabiere. Finnland. Jyväskylä. Wo ist Maya, wenn man sie braucht? Ich war jetzt auch mal kurz, bevor du jetzt mit Skispringen das mich überzeugt hat, warst, aber da hatte ich noch die Idee, es könnte auch so ein russischer Gewichtheber oder so sein. Aber okay, ich glaube, ich bin jetzt auch mit bei. Ich möchte jetzt einen russischen Gewichtheber sehen, der eine Skirampe runterspringt. Es könnte visuell sehr interessant werden. Auf der Flucht mit so einem Fass Bier unterm Arm. Es wäre absolut fantastisch. Ach so, ihr habt gedacht, um Hals. Wie so ein Bernardiner. Genau. Also ich habe, glaube ich, sogar das Gesicht aus dem Eddie the Eagle Film, der sehr unterhaltsam ist, vor mir, aber ich werde nicht auf den Namen kommen. Der ist großartig, den habe ich erst vor kurzem nachgeholt. Der ist sehr schön. Ich hatte ja mal mit Eddie the Eagle zu tun. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, das fand ich schon damals sehr geil. Aber du hast es im Podcast, glaube ich, nicht erzählt. Erzähl es doch mal. Echt nicht? Nee. Also ich hab ja mal bei Uwex Arbeitsschutz den Blog betreut. Nein. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, weil es ganz wichtig, nicht Uwex Sport, sondern? Habe ich ja gesagt, Uwex Arbeitsschutz. Genau. Ich hab's verbockt. Hast du mich jetzt, tut mir leid. Hast du jetzt antizipiert, dass ich's falsch sage oder ja, weil ich so stolz bin, dass ich das weiß. Und du mich korrigieren kannst. Und hast du mich korrigiert, obwohl ich's richtig gesagt habe. Sehr interessant. Ja, aber wollen wir es mal damit belassen? Das sagt einiges über mich, aber auch viel mehr über dich. Ich habe den Blog betreut bei Uwex Arbeitsschutz. Und Eddie the Eagle ist nicht nur ein begnadeter Ski. Ich glaube, man sagt auch heute Skiflieger, oder? Ich glaube, das ist. Nee, Skispringen und Skifliegen sind zwei verschiedene Dingsies. Ja. Ja. Es gibt doch nicht zwei verschiedene Skispringen. Ist doch egal, jetzt. Oder? Ich hätte auch gedacht, das wäre so ein Ding, je nachdem, wie hoch die Schanze ist. Also, er ist der Sportler der Herzen, aber was er eben auch ist, ich glaube, Pflasterer. Also, oder Maurer, nee, Pflasterer. Ich glaube, er hat sehr viel gepflastert in seinem Leben. Und deswegen war er natürlich auch ein super Kandidat, um einerseits für Uwex als Werbefigur für Skibrillen herzuhalten, aber natürlich auch für den Arbeitsschutz, für Handschuhe und für alles Mögliche. Und da hatte ich mal mit ihm zu tun und er hat mal einen Blogbeitrag für uns. Ich glaube, er hat für uns mal einen Blogbeitrag geschrieben. Dann auf Englisch? Ja, den habe ich dann irgendwie übersetzt. Oder er hat uns nur mal Interviewfragen beantwortet. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das lässt sich sicherlich finden in dem Internet. Sehr toll. Sehr netter Typ. Gut, Hinweis 10. Ich war einer der größten Skispringer aller Zeiten. Ich holte 4-mal Olympiagold, 6-mal WM-Gold, 1-mal Skiflug-WM-Gold, gewann 4-mal den Gesamtweltcup, 2-mal die Vier-Schanzentournee und verbesserte 5-mal den Skiflug-Weltrekord. Darf ich was machen? Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Darf ich einen Telefon-Joker dazu nehmen? Ein was? Ein Telefon-Joker? Ich würde voll gerne meinen Papa anrufen, der ist garantiert stolz wie Oscar, wenn er das jetzt weiß. Also, mach. Haut es hin. Also, fürs Publikum, angenommen, mein Vater schläft schon, weil es ist immerhin schon 8. Oder irgendwas, dann, oder er will nicht, dann müssen wir jetzt awkward nachher schneiden. Achtung, ich mach mal laut. Moment mal, das können wir noch eigentlich viel besser. Du kannst mir auch einfach seine Nummer schicken und ich schalte den hier per Fritzbox zu. Okay, alles klar. Festnetz an. Aber die Nummer dann bitte piepen, okay? Ja, nee, schick mir einfach die Nummer per Slack und fertig. Dann alles kann ich klar. Die einfach hier einfügen. Warte, Moment. Das machen wir dann alles im Ich lasse die Audioqualität ist, kann ich dir nicht sagen, ne? Also wie gut es klappt, aber wir probieren das jetzt mal. Ich lasse eine Kiste Bier springen, wenn er nach dem Hallo sagt, Dominik? Welcher Dominik? Ich kenne keinen Dominik. Ich habe keinen Sohn. Oh Gott, nein. Okay, ich muss mich ja jetzt nicht. Moment, Slack. So. Meine ultra laute mechanische Tastatur. Aber lass ihn unbedingt auch bis 10 zählen dann. Erstmal. Ja, da ist egal. So, ich drücke hier einfach mal auf Anrufen und gucke einfach mal, ob das funktioniert. Es tut. Hört ihr das? Ja. Sehr gut. Schnee. Ha. Cut off the universe. Genau. Aber gib uns doch mal bitte den Papa. Ja, gebe ich euch. Momentchen. Also, ich wünsche euch was. Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja, danke. Euch auch. Tschüss. Podcast live. Der Jürgen und der Dominik. Ja, hallo. Und der Philipp. Hallo, Papa. Hallo. Hallo. Der Philipp hat eine Person, die es zu erraten gilt, und ich möchte dir quasi als Telefonjoker die Ehre geben, denjenigen zu erraten. Du wirst ihn höchstwahrscheinlich kennen, und ja. Philipp, ich würde sagen, du tust einfach nochmal den letzten und finalen und ziemlich klaren Hinweis vorlesen, und dann darf der Papa lösen. Okay. Okay, ich lese die 9 und den Anfang von 10 nochmal vor. Ja. Wo ich geboren bin, natürlich in Jyväskylä. Aber ihr Milchgesichter seid für diesen Typ vielleicht einfach zu jung. Jeder Sportbegeisterte über 50 wüsste das spätestens jetzt. Ha? Ich war einer der größten Moment. Skispringer aller Zeiten. Ich holte 4-mal Olympiagold, 6-mal WM-Gold, 1-mal Skiflug-WM-Gold, gewann 4-mal den Gesamtweltcup, 2-mal die Vier-Schanzentournee und verbesserte 5-mal den Skiflug-Weltrekord. Ein ganz bekannter Skispringer, der mit Eddie the Eagle gemeinsam in der Zeit gesprungen ist, also so zu deinen besten Zeiten hier, Calgary und Co. Und entweder Schwede oder Finne, und der dann später massive Alkoholprobleme hatte. Björn Virkola? Was ist denn? Nein, leider nicht. Leider nicht? Fällt dir noch einer ein? Wen gibt's da noch? Ich hielt fast 29 Jahre lang den Rekord für die meisten Einzelsiege beim Weltcup-Springen. Aha. Oh, mir fällt jetzt da nur dieser Virkola ein. Da. Der war damals überragend. Wen gab's dann noch? Wir geben dir jetzt noch 5 Sekunden und dann lösen wir es auf und lassen es dich einsprechen und tun dann im Nachhinein das so reinschneiden, als wenn du es gewusst hättest. Okay. So machen wir das nämlich normalerweise. Ist das lustig. Ja, aber tatsächlich, 3, 2, 1, Philipp, bitte einmal lösen, damit der Vater sich in den Arsch beißen kann. Mein Name ist Martin Nykänen. Martin Nykänen, Martin Nykänen. Ja, hätte man auch drauf kommen können. Ja, stimmt. Wie beim aber stimmt, aber so weit weg, glaube ich, war ich nicht. War das nicht ein Landsmann von dem, was ich gesagt habe? Glaube ich schon. Ja, aber es sind ja alle guten Skispringer, sind entweder aus Schweden oder Finnland. Okay. Also definitiv, Leo, warst du näher dran als alles, was wir vorher eine halbe Stunde lang versucht okay, haben. Okay, unser bester Tipp vorher war George Best. Okay. Also, ich war mit Alberto Tomba wenigstens mit Skiern unterwegs. Ja. Aber vielen herzlichen Dank und Grüße an die Mama. Und dann sehen wir uns am Sonntag zum Schäuferle. Okay. Ciao, ciao. Dankeschön. Schönen tschüss. Abend. Ciao. So, das wird jetzt, das ist so ein typischer Fall von, das hat jetzt wahrscheinlich mehr emotionale. Das wird ihn auf ewig verfolgen. Auf dem Sterbebett und, noch, wow, jetzt Nykänen, ich hätte es doch gewusst. Nykänen, nicht Rucola. Der Jan Bokloev hat ihm übrigens da so diese Suppe versalzen. Das ist halt dieser Schwede, der ihm den Strich durch die Rechnung gemacht, der hat nämlich den V-Stil eingeführt. Und damit kam er nicht klar. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hab dann damals im V-Stil. Also, oder alle, die mit diesem Stil zurechtkamen, sind halt den anderen komplett davongezogen. Aber das ist ja genauso wie mit dem Hochsprung, wo dann auf einmal diese überlegene Technik auf einmal da war. Ja. Ich würde sagen, die sind ihn nicht davongezogen, sondern die sind ihn davon. Oh, gesprungen. Wie schön. Und? Nice. Und dann sind sie, pass auf jetzt, Major Skisprung-Knowledge, dann sind sie im Telemark gelandet. Du hast das Ende dieses Podcasts im Telemark gelandet, gerade Jürgen. Fantastisch. Wie schön. Ja, ansonsten die Erzgebirgstorte wäre noch dieser Hinweis gewesen mit dem Konkurrenten. Die Erzgebirgstorte? Genau. Ich glaube, da war ich geistig nicht anwesend. Ich erinnere mich an das Hotel, dessen Namen ich nicht nennen würde. Ja, aber das sagt mir tatsächlich auch gar nichts. So. Mir auch nicht. Gut. Und hier steht dann noch, als größten Moment seiner Karriere bezeichnete Edwards die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Calgary 88, als der Chef des Organisationskomitees Frank King in seiner Rede den Athleten mit den Worten dankte: Ihr habt Weltrekorde gebrochen, persönliche Bestleistungen aufgestellt und einige von euch schwebten wie ein Adler, jubelten 100.000 Zuschauer und schrien: Eddie, Eddie! Edwards avancierte für kurze Zeit zum Medienstar. Das ist wie die Folge von Brooklyn Nine-Nine, von der ich neulich erzählt habe, wo sie das Pferd. Ich habe es inzwischen gesehen, es ist wirklich sehr gut. Super. Das ist absolut fantastisch. Ja. Und vielen Dank, Harald, für diese wunderschönen Worte. Danke. Ich habe nur eine große Bitte für die Zukunft. Bitte keine Formatierung in E-Mails. Plaintext ist das Beste, das es überhaupt gibt. Nur weil der Philipp seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, macht ruhig weiter so, ihr, mein Segen habt ihr. Und ich muss tatsächlich jetzt sagen, das war jetzt, obwohl ich niemals hätte drauf kommen können, obwohl es ein Sportler war, sehr unterhaltsam, mega. Vor allem, weil nicht von vornherein jemand gesagt hat, das redest du eh nie. So, das musste ich jetzt mal, Ja, in meine Richtung wurde es geschossen, ne? Dass ich es eh nie errate, aber ehrlich gesagt, damit kann ich gut leben, weil es stimmt einfach. Ja, ich hätte es auch eh nie erraten. Because I'm sexy and I know it. Na dann. Gute Nacht, ciao, ciao. Gute Nacht, macht's gut. Tschüss.